Willkommen zu »Dass die Nacht dem Tag folgt«, einem Theatertext von Tim Etchells, den er für das Hörspiel von Deutschlandradio Kultur überarbeitet hat. Das Stück wurde 2007 während des steirischen Herbstes als Performance in flämischer Sprache mit englischen und deutschen Untertiteln gezeigt. Aufgeführt von der belgischen Gruppe Victoria, welcher Kinder zwischen 5 und 15 Jahren angehören. Auch für das Hörspiel brauchte man ein großes Kinderensemble, das heißt, den Aufnahmen ging ein mehrtägiges Casting voraus. Und die Kinder, die noch nicht so flink im Lesen waren, mussten ihre Texte auswendig lernen. Das war für die Kleinen teils anstrengend, aber auch wieder lustig, denn die Begriffe und Sätze, den Erwachsenen abgelauscht, waren oftmals schwer auszusprechen und nicht immer konnte man begreifen, was die Erwachsenen eigentlich sagen wollten. Aber das möchte Etchells wohl auch mit seinem Stück erreichen. Ein Nachdenken über Erziehung, Disziplin, Kontrolle und Fürsorge und wie die Erwachsenen die Welt der Heranwachsenden dominieren. Tim Etchells wurde 1962 geboren, lebt und arbeitet in Sheffield als Schriftsteller, Theaterautor, Performer, Regisseur, bildender Künstler und er leitet Forced Entertainment, die genialste Performance-Gruppe, wie der Guardian schreibt, die mehrfach im Hau in Berlin zu Gast war. Mehr zu Tim Etchells, seinen Theatertexten, der Umsetzung auf der Bühne, der Beziehung zum Publikum, hören Sie in einem ausführlichen Gespräch, das Marianne Wendt mit Tim Etchells geführt hat. That Night Follows Day, dass die Nacht dem Tag folgt, von Tim Etchells. Auf unsere Worte zu achten. Ihr sagt, wir sollen unsere Zunge hüten. Wir lernen uns, dass das Alphabet 26 Buchstaben hat, dass das Sonnensystem 8 Planeten hat und dass keine Zahl größer als unendlich ist. Ihr sagt, wann wir sitzen und wann wir stehen sollen. Ihr sagt, wann wir uns bewegen und wann wir ruhig bleiben sollen. Ihr lehrt uns, dass gewisse Worte nicht gesagt werden dürfen. Dass gewisse Worte zwar zu Hause okay sind, aber nicht gegenüber anderen und schon gar nicht gegenüber dem Lehrer. Dass gewisse Worte etwas anderes bedeuten können, als sie zu bedeuten scheinen. Oder dass gewisse Worte in anderen Situationen etwas anderes bedeuten können. Oder dass gewisse Worte vielleicht überhaupt nicht mehr viel bedeuten, aber manchmal doch gesagt werden müssen. Ihr lehrt uns Bitte zu sagen und ihr lehrt uns Danke zu sagen. Ihr lehrt uns Bilder auszumalen und Punkte zu verbinden. Ihr lehrt uns Briefe zu schreiben und in Kästchen einen Haken oder ein Kreuz zu setzen. Ihr lehrt uns sauber und ordentlich zu sein. schließen, tief Atem holen und dass der Schlaf schon kommen wird, wenn wir warten und an etwas Schönes denken. Ihr sagt, dass das Geräusch, das uns Angst macht, nur der Wind in den Bäumen ist. Von Dingen vor, die auf einem fernen Stern passiert sind. Ihr beobachtet uns, wenn ihr glaubt, wir merken es nicht. Ihr seht uns mit einem Ausdruck an, den wir nicht richtig deuten oder einordnen können. Dass alles seinen Platz hat. Dass ein Baby entsteht, wenn ein Same ein Ei befruchtet. Und dass Fingerabdrücke aus einzigartigen Mustern bestehen. Aus Schlangen-, Spiral- und Wirbelmustern. Ihr sagt, wir sollen nicht lügen und nicht schlecht antworten. Ihr sagt, es sei sehr wichtig, das Erziehen, dass es manchmal auch okay ist zu verlieren. Ihr sagt, dass wir nicht schwindeln sollen, dass wir uns an die Spielregeln halten sollen, dass wir lernen müssen, Geduld zu üben. Ihr sagt, weil wir Spaß haben dürfen und davon lachen dürfen. Ihr öffnet uns Türen, ihr gebt uns Raum. Ihr fragt euch, was das uns wohl werden wird. Ihr fragt euch, ob wir es zu etwas bringen werden. Ihr fragt euch, ob uns wohl nichts Schlimmes passieren wird. Ihr fragt euch, was wir wirklich denken. Ihr lehrt uns, dass eine Stadt größer ist als ein Dorf. Dass eine Minute länger ist als eine Sekunde. Dass ein Land größer ist als ein Ort. Dass das Universum größer ist als die Welt. Ihr sagt, wir sollen die Hände aus den Taschen nehmen. Den Daumen aus dem Mund. Den Finger aus der Nase und die Hand aus der Hose und aus dem Slip. Ihr sagt, lass dir Zeit. Ihr sagt, warte einen Moment. Ihr sagt, was glaubst du, mit wem du sprichst? Ihr beschuldigt uns, wenn etwas schief geht. Ihr sagt, wenn ihr uns das noch einmal sagen müsst, verliert ihr noch den Verstand. Ihr beschuldigt uns, wenn etwas schief geht. Ihr sagt, wenn ihr uns das noch einmal sagen müsst, verliert ihr noch den Verstand. Ihr lehrt uns, dass 1 mal 3 3 ist, dass 2 mal 3 6 ist, dass 3 mal 3 9 ist, dass 4 mal 3 12 ist, dass 5 mal 3 15 ist, dass 6 mal 3 18 ist, dass 7 mal 3 21 ist, dass 8 mal 3 24 ist, dass 9 mal 3 27 ist, dass 10 mal 3 30 ist, dass 11 mal 3 33 ist, dass 12 mal 3 36 ist. Dass 1 mal 4 4 ist, dass 2 mal 4 8 ist, dass 3 mal 4 12 ist, dass 4 mal 4 16 ist, dass 5 mal 4 20 ist, dass 6 mal 4 24 ist, dass 7 mal 4 28 ist, dass 8 mal 4 32 ist, dass 9 mal 4 36 ist, dass 10 mal 4 40 ist, dass 11 mal 4 44 ist, dass 12 mal 4 Ihr gebt uns einen guten Rat, wie wir Puzzles legen sollen. wie man Monopoly spielt. Ihr zeigt uns, wie man einen Markenstein setzt. Ihr lehrt uns, dass Geschichten eine Art von Bäumen sind. Ihr erklärt uns die Handlung eines Films. Ihr sagt, dass wir den Rasen nicht betreten, nicht auf die Blumen treten und beim Trinken nicht so furchtbar laut jupfen sollen. Erklärt uns, wer Hitler und Gandhi sind, Jesus, Nero, Bush, Blair und Bin Laden. Ihr erzählt uns von Alexander dem Großen, Leopold dem Ersten und Nikolaus dem Zweiten, von Valentina Tereshkova, Juri Gagarin und Neil Armstrong. Ihr erzählt uns von Christoph Kolumbus, Mohammed bin Zweifels, den Rolling Stones und den Beatles. Ihr erzählt uns, dass Darwin vermutlich recht hatte. Dass Einstein nie wirklich widerlegt worden ist. Dass Kopernikus Probleme mit der Kirche bekam, weil er die Wahrheit sagte. Ihr erzählt uns von der Entdeckung der Antarktis. Der Erfindung des elektrischen Stroms. Der Nutzung magnetischer Wellen. Dem Verlust der Regierungslinie. Dem Sturm auf die Bastille. Dem Kessel von Stalingrad. Der Berliner Luftbrücke. Von der Bedeutung des Dampfs. Der Erfindung des U-Boots. Vom Wert der Freundschaft. Der Stärke des freien Marktes als Mittel zur Verteilung von Gütern, Arbeit und Ressourcen. Vom Tod des Kommunismus. Von der Geburt des Islam. Vom Ende eines Krieges. Vom Beginn eines Krieges. Ihr erzählt uns, dass etwas in Ruanda passiert ist. Dass etwas in Mosambik passiert ist. Dass etwas in Paris passiert ist. Dass etwas in Dallas passiert ist. Dass etwas an der Somme passiert ist. Dass etwas in den 60er Jahren passiert ist. Und in den 70er Jahren etwas anderes passiert ist. Dass Geschichte wichtig ist. Aber dass wir uns nicht trauen sollen, wenn wir nicht alle Namen und daran erinnern. Wir sagen, dass wir uns abhaben, dass wir uns entfremden. Dass 100 Füße auf uns einhaben. Aber 1000 Füße aus irgendeinem Grund heilt 1000. Dass im Herbst die Blätter fallen, dass im Frühling Tulpen wachsen. Dass jede Aktion eine gleich große, aber entgegengesetzte Reaktion hervorruft. Dass der Kreislauf besser etwas mit dem zu tun hat. Dass man, wenn man eine Ansichtskarte schickt, zur Adresse nicht unbedingt die Wörter Erde, Sonnensystem und Universum dazu schreiben muss. Ihr sagt, dass Monster, Geister, Zombies und Spuk nicht existieren. Ihr sagt, dass Werwölfe, außerirdische Seeungeheuer, Drachen, Dämonen, Kobolde, Ghule, Phantome, Gespenster, Vampire, Hexen und die ganze Horde böse mit strahlenden Waffen. Auch nicht existieren. Ihr sagt, wir sollen uns fertig machen. Ihr bringt uns bei, wie man Knöpfe und Gürtel schließt und sich die Schuhe zubindet. Ihr bringt uns bei, wie man die Uhr liest. Ihr sagt, dass wenn der große Zeiger auf 12 und der kleine auf 3 steht, dass es dann 3 Uhr ist. Ihr sagt, dass es um 8 Zeit fürs Bett ist. Ihr sagt, dass Mitternacht die Mitte der Nacht ist. Dass die Sonne am Morgen auf und am Abend wieder untergeht. Ihr sagt, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Dass der Mond sich um die Erde dreht. Dass die Sonne ein Stern in einer Galaxie mit vielen tausend Sternen ist, die man Milchstraße nennt. Dass es im Universum tausende Galaxien gibt. Ihr sagt, wir sollen nicht glauben, was die Leute im Internet sagen. Ihr sagt, wir sollen unsere Adresse und Telefonnummer nicht weitergeben. Keine Fotos an Fremde schicken. Und keine Verabredungen mit Leuten treffen, die wir nur aus dem Netz kennen. Ihr sagt, wir sollen nicht zu Männern ins Auto steigen, die uns Süßigkeiten anbieten. Ihr sagt, dass die wichtigsten Körperorgane die Augen, das Herz, die Nieren, die Leber, das Hirn und der Magen sind. Dass die Oberfläche des Körpers Haut genannt wird. Dass unsere Körper mit Blut gefüllt sind. Dass das Herz, das ihr bereits erwähnt habt, eine Pumpe ist, die das Blut durch Röhren pumpt, welche man Adern nennt. Dass das Herz das Symbol der Liebe ist. Ihr sagt, dass der Körper zu 92% aus Wasser besteht. Dass man zum Wasser, das aus der Haut kommt, Schweiß und zum Wasser, das aus den Augen kommt, Tränen sagt. Dass die Nerven das sind, womit wir fühlen. Alles aus Molekülen besteht und Moleküle aus Atomen bestehen und dass Atome wiederum aus Elektronen, Protonen und Neutronen bestehen und dass man weiß, dass Protonen und Neutronen aus sogar noch kleineren Teilchen, den sogenannten Quarks, bestehen. Dass jeder manchmal traurig ist. Dass jeder sich manchmal einsam fühlt. Dass die Farbe der Natur grün ist. Dass die Farbe des Zorns rot ist. Dass die Farbe der Unschuld weiß ist. Dass die Farbe des Todes schwarz ist. Dass man gewisse Spiele nur zu zweit spielen kann. Dass man für manche Spiele zu viert sein muss. Dass 3 manchmal einer zu viel ist. Dass man manche Spiele nur allein spielen kann. Dass die Zeit langsam vergeht, wenn man sie zählt. Dass die Dinge manchmal nicht so einfach sind, wie sie scheinen. Wenn wir hinfallen, wischt uns den Staub oder Kies von der Haut. Reinigt uns die Wunden und prüft, ob nichts verstaucht oder gezehrt oder gebrochen ist. Ihr schaut in unsere Augen, um nachzusehen, ob Dreck drin ist. Oder eine Mücke oder ein Wimpernhaar oder gar nichts. Ihr steckt uns den Finger in den Mund, um nach dem wehen Zahn zu sehen. Oder nach der Stelle, wo einmal einer war. Ihr zeigt uns, dass man sich beim Versteckenspielen am besten unter dem Bett, hinter dem Vorhang, im Wäschekorb, hinter dem Sofa, im Schrank, in den Ästen eines nahen Baums oder einfach hinter dem Gartenschuppen versteckt. Ihr sagt, wie wichtig Wahrheit, Freundschaft, Ehre, Schönheit, Vertrauen, Tugend, Reinlichkeit, Redlichkeit, Geduld, Durchhaltevermögen, Liebe, Disziplin, Gerechtigkeit, Toleranz, Entschlossenheit, gutes Benehmen, Hobbys, das Gesetz, gleichmäßige Atmung, ausgewogene Ernährung, ein reines Gewissen, Aufgeschlossenheit, regelmäßige Übungen und eine gute Portion Humor sind. Ihr sagt, wir sollen nicht klug scheißen. Ihr sagt, wir sollen unsere dreckigen kleinen Hände sauber und unsere große Klappe halten. Ihr bringt uns die Zeiten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bei. Ihr bringt uns die Verwendung von Perfekt und Imperfekt bei. Ihr bringt uns Slangwörter bei. Ihr bringt uns alles bei, was man mit Wörtern machen kann. Ihr sagt, wir sollen nicht so dickköpfig sein. Ihr bringt uns den Unterschied zwischen Haupt-, Eigenschafts- und Zeitwörtern bei. Ihr bringt uns verrückte, schwierige Wörter, wie zum Beispiel Archipel, Tohuwabohu, Somnambulismus, Hottentottentittenattentate und Dichlordiphenyltrichloretanspray bei. Ihr sagt, wir sollen nicht so scheiß dickköpfig sein. Ihr bringt uns verrückte, unmögliche Zahlen bei, wie Milliarde, Billiarde, Gogol, Gogolplex und Zentrilliarde. Ihr bringt uns bei, wie wichtig es ist, Geburtstage, Namenstage und andere Jahrestage nicht zu vergessen. Ihr sagt, wir sollen uns vor falschen Versprechungen, Zorn, Tagträumen und Lust hüten. Ihr gebt uns gute Ratschläge, wie wir uns verhalten sollen. Ihr sagt, wir sollen uns entspannen. Ihr sagt, wir sollen uns beruhigen. Ihr sagt, wir sollen nicht zu ätzen, sollen nicht zu verstoßen. Ihr sagt, wir sollen uns mal reinknien. Ihr sagt, wir sollen uns schick machen. Ihr sagt, dass es jetzt aber genug ist. Ihr sagt, wir sollen nicht so leichtgläubig sein. Ihr sagt, wir sollen nicht albern sein. Ihr sagt, wir sollen nicht zu dumm sein. Ihr sagt, wir sollen uns nicht lächerlich machen. Ihr sagt, wir sollen nicht blöd, tollpatschig, unachtsam, zerstreut, egoistisch, vergesslich, rücksichtslos, negativ und lästig sein. Ihr sagt, wir sollen nicht zu viel reden. Ihr sagt, beeilt euch bitte. Ihr sagt, wir sollen aufpassen. Ihr sagt, wir sollen kein Putzmittel trinken. Ihr sagt, ihr sagt, wir sollen auf Eisenpfannen schaffen, Messer und Glasschlitter Acht geben. Ihr sagt, wir sollen nichts essen, was auf dem Boden lag. Ihr sagt, wir sollen nicht zu nah an der Straße spielen. Ihr sagt, wir sollen nicht zu nah am Wasser spielen. Ihr sagt, wir sollen nicht zu nah am Abgrund spielen. Ihr sagt, wir sollen nicht auf der Müllhalde spielen. Ihr sagt, wir sollen nicht in der alten Tiefkühltruhe Versteck spielen. Ihr sagt, wir sollen freundlich, aber vorsichtig sein, wenn wir älteren Kindern begegnen. Wir sollen nicht mit Steinen nach Tauben werfen. Ihr sagt, wir sollen nicht durchs Treppenhaus schreien. Ihr sagt, wir sollen beim Autofahren nicht rumholen. Das lenkt ab. Ihr sagt, wir sollen nicht drehen, wenn ihr im Fernsehen die Abendnachrichten schaut. Die sind wichtig! Ihr sagt, wir sollen nicht wie Schweine essen, nicht wie Schimpansen schnattern, uns nicht wie wilde Tiere aufführen. Ihr sagt, dass der Mensch zwar vom Affen abstammt, aber eigentlich mittlerweile zivilisiert sein sollte. Ihr fragt euch, ob wir schon trinken. Ihr fragt euch, ob wir schon Drogen nehmen. Ihr fragt euch, was wir über Sex wissen. Oder was wir darüber in der Schule oder von einer DVD oder daheim bei unserem besten Freund erfahren haben. Ihr fragt euch, ob wir schon Sex haben. Ihr sagt, geht in den Garten spielen. Ihr sagt, beschäftigt euch mit was anderem. Ihr sagt, schalt bitte um, wenn im Fernsehen was über den Irak kommt. Ihr sagt, schalt bitte aus, wenn etwas mit zu viel Geschrei oder etwas über Abtreibung kommt. Ihr lehrt uns, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Ihr gebt uns eine unvollständige Version der Ereignisse. Ihr erzählt uns nur das Wesentliche. Ihr lasst die Einzelheiten im Dunkeln. Ihr seid halbherzig mit eurem Lob. Ihr versucht, gerecht zu sein. Ihr beißt euch auf die Lippen, bevor ihr antwortet. Ihr macht Versprechungen und kreuzt dabei die Finger hinter dem Rücken. Ihr lasst die Namen und Orte weg. Ihr lasst gewisse Gründe weg. Ihr nennt uns Kleines oder Scheißerchen. Ihr nennt uns Häschen oder kleiner Tiger. Ihr nennt uns kleine Racker, Mäuschen, Liebes. Ihr nennt uns Prinzessin, Schätzchen, Zuckerschnute. Ihr nennt uns Teddybär. Ihr nennt uns schreckliche Zwillinge. Du Infernal. Doppeltes Unglück. Quellgeist zum Quadrat. Ihr nennt uns Engel. Ihr nennt uns Sonnenschein, Würmchen, Spatz und Schatz. Ihr nennt uns Superhirn oder Intelligenzbestie. Ihr nennt uns Blümchen, Herzblatt. Dickerchen und Pummelchen. Ihr nennt uns den Klügeren von beiden, den Sportlicheren oder den Musikalischen oder denjenigen, der nicht unbedingt die Musikalität der Familie geerbt hat. Ihr nennt uns Dumpfbacke, Genie und Superstar. Ihr lehrt uns, die Wohnung sauber zu halten. Ihr lehrt uns, dass manche Ereignisse ohne Vorwarnung eintreten. Ihr bringt uns Geduldsspiele bei. Ihr sagt, dass das Gefühl, das uns oft überkommt, wenn wir am obersten Treppenabsatz stehen, Höhenangst genannt wird. Für Kostümfeste oder Faschingsumzüge. Ihr sagt nein. Ihr bringt uns zum Lachen, wenn ihr mit euren Händen Schattenfiguren an die Wand zaubert. Oder wenn ihr eure Socken zu uns reden lasst. Oder wenn Salz und Pfefferstreuer zu einer Melodie aus dem Radio tanzen. Ihr kauft uns Karten für Karussellfahrten, fürs Kino und für endlose, langweilige Zugreisen. Ihr sagt vielleicht morgen. Ihr sagt nein, nicht jetzt. Später. Ihr sagt nein, weil ihr größer seid. Ihr sagt nein, ihr sagt nächste Woche vielleicht. Ihr sagt nein, nicht jetzt, ein andermal. Ihr sagt nein, später vielleicht. Ihr sagt nein. Ihr sagt nein, dazu seid ihr zu jung. Ihr sagt nein, das ist keine Zeit. Ihr sagt nein. Ihr sagt nein, nicht jetzt, später. Ihr sagt nein, nicht jetzt, ein andermal. Ich heiße Lara und wir versprechen uns zu benehmen. Ich heiße Anton und wir versprechen euch glücklich zu machen. Ich heiße Emilia und wir versprechen euch zu sagen, wenn was passiert. Ich heiße David und wir versprechen euch die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich heiße Emilia und wir versprechen ganz, ganz brav zu sein. Ich heiße David und wir versprechen um 9 Uhr zu Hause zu sein. Ich heiße Lilly. Und wir versprechen, auf die Bücher aufzupassen, die wir uns ausleihen. Ich heiße Anton und wir versprechen, Ansichtskarten zu schreiben, wenn wir von zu Hause fort sind. Ich heiße Lara und wir versprechen, nett zu unseren Freunden zu sein, wenn sie zu uns kommen. Und füreinander da zu sein, für euch da zu sein, wenn ihr alt seid. Ich heiße David und wir versprechen, dass wir versuchen, uns an die Regeln zu halten. Ich heiße Margarete und wir versprechen, dass wir versuchen, zu vergeben und zu vergessen. Ich heiße Janus und wir versprechen, nicht Arschloch oder Wichser zu sagen. Ich heiße Margarete und wir versprechen, euch in der Küche und bei anderen Hausarbeiten zu helfen. Ich heiße Paul und wir versprechen, niemandem zu sagen, was wir gehört oder gesehen oder getan haben. Ihr lehrt uns, dass sich Verbrechen nicht auszahlt. Ihr seid Ihr verblüfft uns mit Kartentricks und Münzentricks und Tricks mit Schnüren und Tricks mit Reifen, Ringen, Taschentüchern, Magneten und Reißzwecken. Ihr versucht uns damit zu beeindrucken, wie hoch ihr springen könnt und wie lang ihr unter Wasser bleiben könnt. Ihr versucht uns damit zu beeindrucken, was ihr alles über die Welt wisst oder was ihr schon alles gemacht habt oder wo ihr schon überall gewesen seid und was ihr schon alles gesehen habt. Ihr vertraut uns Geheimnisse an. Ihr ermutigt uns, was Neues zu probieren. Ihr versucht, unsere Neugier zu wecken. Ihr sagt, welche Speisen gesund und welche zu stark gesalzen sind. Ihr sagt, bitte macht das Licht aus. Ihr messt unsere Temperatur. Ihr sagt, wir sollen nichts riskieren. Ihr sagt, wir sollen auf dem Heimweg keine Abkürzung nehmen. Ihr schneidet das Essen, schiebt es auf die Gabel und lasst es mit einem Flugzeugbrummen auf unseren Mund zufliegen. Ihr schnallt uns an. Ihr holt eine Decke, wenn es kalt ist. Ihr lasst uns auf euch herumklettern. Ihr drückt uns an euch und haltet uns ganz fest. Ihr sagt, wir sollen uns etwas wünschen, aber niemandem verraten, was es ist. Ihr sagt, dass all unsere Träume wahr werden können, dass uns die ganze Welt offen steht, dass nur der Himmel die Grenze setzt, dass wir alles sein können, überall hingehen können. Ihr horcht an unserer Tür und schaut von Zeit zu Zeit nach, was wir gerade tun. Ihr ruft uns ins Telefon, um ein paar Worte mit Verwandten zu reden, an deren Namen und Gesichter wir uns nicht genau erinnern. Ihr erzählt uns Witze von Fischen und Pinguinen. Ihr erzählt uns Witze von Krähen, Dinosauriern und Bauern. Ihr erzählt uns Witze von drei Nonnen und drei Pizzen, die in einem Lift stecken bleiben. Von vier Astronauten und fünf stieräugigen Monstern aus dem All, die im Frankreich Campingurlaub machen. Ihr erzählt uns Witze von einem Mann, der sich in der Wüste verirrt hat und Wasser trinken will, aber keines findet. Und dann erscheint mit einem riesigen Blitz ein Geist aus der Flasche. Und der Mann sagt irgendetwas Komisches, aber ihr wisst nicht mehr genau was. Ihr erzählt uns Witze, bei denen die Erklärung, warum sie witzig sind, komplizierter ist und länger dauert als der Witz selbst. Ihr sprecht eine andere Sprache, damit wir euch nicht verstehen. Ihr flüstert miteinander am Fuß der Treppe. Ihr bittet uns, uns in der Küche oder im Gang an die Wand zu stellen, damit ihr einen Strich machen könnt, um zu sehen, wie viel wir gewachsen sind. Ihr schreit euch auf der Straße vor dem Haus an und dann kommt ihr 5 Minuten später wieder herein und tut, als wäre nichts geschehen, als wäre alles in Butter. Ihr legt unsere Kleidung zusammen. Ihr müsst ständig herumblödeln. Ihr sagt, wenn wir die Hauptspeise essen, bekommen wir auch den Nachtisch. Ihr verliert eure Geduld und bereut es dann monatelang. Ihr packt uns bei den Schultern. Ihr zieht uns bei den Haaren. Ihr sagt, wir sollen Fliegen nicht die Flügel ausreißen. Ihr sagt, wir sollen Spinnen nicht mit einer Lupe die Beine wegbrennen. Ihr sagt, wir sollen Schnecken nicht mit Salz bestreuen, die Katze des Nachbarn nicht mit Stein bewerfen und dem Hund des anderen Nachbarn keinen Tritt versetzen. Ihr bittet uns, nicht mit lebenden Fröschen aufeinander zu werfen. Ihr sagt, wir sollen niemanden anschreien. Ihr sagt, wir sollen brav sein. Ihr sagt, wir sollen nicht alle Haustiere im selben Käfig ohne Futter zusammensperren, nur um zu sehen, was passiert. Ihr warnt uns ein letztes Mal. Ihr gebt uns eine letzte Chance. Ihr spendet Lob, wem Lob gebührt. Ihr gebt uns Taschengeld. Ihr vergebt goldene und silberne Sterne, Anstecker und Punkte für gutes Benehmen. Ihr sagt, wir sollen die anderen Kinder nicht herumschubsen, ihnen nicht die Arme verdrehen und sie nicht an den Haaren ziehen, bis sie um Gnade winseln und uns nicht zum ewigen König oder allmächtigen Herrscher ausrufen. Ihr lehrt uns, wie wichtig gute Manieren sind. Ihr führt uns hinter das Licht. Ihr stellt uns Fallen. Ihr nutzt unser Vertrauen aus. Ihr erklärt uns, dass das Theater ein Ort ist, wo alles, was geschieht, nur Teil einer Geschichte ist. Und wo die Personen nicht echt und die Gefühle vorgetäuscht sind. Ihr lehrt uns, dass Menschen nicht immer meinen, was sie sagen. Dass Jungen stärker sind als Mädchen. Dass die Armen dreckig sind. Dass die Weißen ein Haufen Scheiße sind. Dass die Schwarzen dumm sind. Dass Ausländer stinken. Dass man Jugendlichen nicht trauen kann. Dass einige für immer weggeschlossen gehören und der Schlüssel weggeworfen werden soll. Dass der Tod für manche noch zu wenig ist. Dass die Kastration für manche noch zu wenig ist. Dass die Bestrafung immer dem Verbrechen entsprechen sollte. Dass alle Grenzen geschlossen gehören und zwar für immer und ewig. Dass sich die Starken durchsetzen werden und die Schwachen einfach vor die Hunde gehen sollen. Dass Scheiße immer oben schwimmt und man Perlen nicht vor die Säue werfen soll. Dass jeder einmal Glück hat, dass blinder Eifer nur schadet. Dass einige finden, was sie suchen und der Rest bekommt, was er verdient. Dass die Nachbarn gottverdammte Lügner sind. Dass Onkel Toni Bigamist ist. Dass Oma hypochondrisch ist. Dass Sohn so egoistisch und Sohn so faul und Sohn so ein Trottel ist. Dass Frauen nicht Auto fahren können. Dass manche Rassen ein kleineres Gehirn haben. Dass wir zu spät, zu blöd, zu schwer von Begriff sind. Dass wir zu still, zu schüchtern, zu langweilig sind oder uns heute mal wieder zu wichtig nehmen. Dass Opa das Trinken nicht lassen kann. Dass Tante Elli eine große Klappe hat. Dass Paul ein Wüstling ist. Dass Johanna gefärbte Haare hat. Dass Frank eine Perücke trägt. Dass Jenny einen furchtbaren Krebs hat. Dass Kurt sich nicht wäscht. Dass AIDS eine Strafe Gottes ist. Dass wir niemals singen, zeichnen, tanzen oder balancieren können werden. Dass wir nie verstehen werden. Dass wir nicht buchstabieren können. Dass die Armen träge, faul und dick sind. Dass die Reichen dumm am Ende oder bemitleidenswert sind. Dass wir nichts wissen, dass wir nichts kapieren, was auch immer es ist. Dass wir nicht richtig rennen können. Dass wir wie Mädchen werfen, wie Schwächlinge kämpfen, uns wie Jungs anziehen oder wie doofe Babys plärren. Dass früher alles besser war. Dass wir Unfälle waren. Nicht geplant, nicht ersehnt, nicht einmal gewollt. Ihr sagt, dass wir auf eigenen Beinen stehen müssen. Dass Schwule in die Klapsmühle gehören. Dass sich die in der Wohnung über uns um ihren eigenen Scheißdreck kümmern sollen. Dass Macht vor Recht geht. Dass Rosi in dem Kleid lächerlich aussieht. Dass Tim sich wegen Tina total zum Narren macht. Dass das alle wissen und jeder darüber spricht. Dass Bobby auf einem Auge blind ist. Dass Hilda Mundgeruch, graue Haare und Silikonbrüste hat. Dass Laura zu nichts nütze ist. Ihr sagt, dass wir ruhig sein sollen. Dass wir endlich unsere gottverdammte Klappe halten sollen. Dass Krieg manchmal die einzige Lösung ist. Dass sie alle ins Nirvana gebombt gehören. Dass alles hoffnungslos ist. Dass sich nie etwas ändern wird. Ihr lasst uns Wörter auswendig lernen. Ihr gruppiert uns. Ihr stellt uns in einer Reihe auf. Ihr sagt uns, dass ein Schauspieler nur ein Papagei ist, der Worte nachklappert, die er nicht versteht. Dass Menschen tun müssen, was ihnen gesagt wurde. Dass Menschen Marionetten sind. Dass Menschen Schafe sind. Dass Kinder keine eigene Meinung haben. Ihr sagt, dass man da nichts machen kann. Ihr sagt, dass wir unsere gottverdammte Klappe halten sollen. Ihr sagt, auch wenn man eines Tages alles Geld der Welt gleichmäßig verteilen würde, gäbe es doch binnen einer Woche oder zwei wieder reich und arm. Dass es sich eines Tages rächen wird. Dass es uns eines Tages leid tun wird. Dass wir nichts verstehen, dass wir nie etwas verstehen werden, dass wir keine Ahnung haben, dass ihr Raum für euch braucht, dass ihr eine Minute braucht, dass ihr etwas Ruhe braucht, dass ihr ein bisschen Zeit braucht. Dass die Antwort auf das Rätsel, das wir den ganzen Nachmittag versucht haben zu lösen, 5371 war. Ihr sagt, wir sollen still sein. Ihr sagt, sch. Ihr bittet um Ruhe. Ihr sagt, wir sollen uns einen dreckigen Strumpf reinstopfen. Ihr bittet uns, leise zu sein. Ihr bittet um Ruhe. Ihr bittet um absolute Ruhe. Ihr sagt, wir sollen die Klappe halten. Ihr sagt, sch. Ihr sagt, dass kein Mensch alle Sterne am Himmel zählen kann. Dass niemand das Leben auf dem Meeresboden wirklich kennt. Dass kein Mensch die Sandkörner am Strand zählen kann. Und dass keiner die wahre Identität von Batman aufdecken wird, der in Wirklichkeit Bruce Wayne ist. Ihr sagt, dass alles einen Namen hat. Ihr sagt, dass eines Tages alles besser sein wird. Ihr sagt, dass die Dinge aus unseren Träumen nicht wiederkehren. Ihr sagt, dass eines Tages Menschen vielleicht auf dem Mond leben werden. Ihr sagt, dass eines Tages Menschen vielleicht zu den Sternen reisen werden. Ihr helft uns, in einen Plastikbecher 3 Samen einzupflanzen. Ihr sagt, dass es vielleicht eines Tages eine Erfindung geben wird, die die Armut irgendwie beseitigt. Ihr sagt, dass vielleicht eines Tages die ganze Arbeit von Maschinen und Computern gemacht wird. Ihr sagt gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Ihr sagt, dass vielleicht eines Tages alle Rassen zusammenleben werden. Und dass es eines Tages hoffentlich keine Kriege mehr gibt. Ihr lasst das Licht im Flur brennen. Ihr lasst die Tür einen Spalt breit offen. Ihr kommt nach 5 Minuten noch einmal rein, um nachzuschauen, ob wir eingeschlafen sind. Ihr erzählt uns Geschichten von Kindern, die wirklich mutig sind. Und Kindern, die wirklich erstaunlich sind. Und Kindern, die wirklich erfinderisch sind. Ihr erzählt uns Geschichten von Kindern, die bezaubernd sind. Und Kindern, die in Schwierigkeiten geraten. Und Kindern, die es trotz aller Widrigkeiten schaffen. Ihr erzählt uns von Kindern, die hart arbeiten. Und Kindern, die die Tür zu einem seltsamen, angsteinflößenden Zauberreich finden. Und Kindern mit magischen Haustieren. Und Kindern, die Freundschaft mit Außerirdischen schließen. Ihr versteckt Geschenke in der hintersten Ecke im Schrank oder in der Garage. Ihr erzählt uns von Kindern, die in ferner Zukunft leben. Und Kindern, die vor vielen Jahrhunderten gelebt haben. Und Kindern, die weit weg leben. Und Kindern, die in Wäldern umherstreifen. Und Kindern, die auf Berge steigen. Und Kindern, die in verlassenen Häusern herumstöbern. Ihr erzählt uns Geschichten von hässlichen Kindern, die sich als wunderschön entpuppen. Oder dummen Kindern, die sich als gescheit entpuppen. Oder von behinderten Kindern, die irgendwie zu Helden des Tages werden. Ihr erzählt uns Geschichten von Kindern, deren Eltern ermordet wurden. Von Kindern, deren Eltern auf See verschollen sind. Von Kindern, deren Eltern nachts abgeholt wurden. Ihr fragt uns, mit wem wir dort hinten im Garten oder am Telefon gesprochen haben. Ihr erzählt uns Geschichten von Kindern, die sich an Orten aufhalten, wo sie nicht hingehören. Kindern, die Türen oder Schachteln oder Umschläge oder Fläschchen oder Schränke öffnen, die nicht geöffnet werden sollen. Ihr erzählt uns Geschichten von Kindern, die furzen und rülpsen, die mit vollem Mund sprechen, die ungeschickt und schmutzig sind und von einer Wolke aus Staub und Gestank umgeben sind. Ihr erzählt uns Geschichten von Kindern mit dummen Eltern. Von Kindern mit Eltern, die nichts verstehen. Von Kindern mit Eltern ohne Sinn für Magie. Oder von Kindern mit Eltern, die nicht wissen, dass manche Verwandte verkleidete Außerirdische sind. Ihr wartet auf uns. Ihr seht uns an. Ihr fragt euch, ob wir Albträume haben. Ihr wollt wissen, was wir geträumt haben. Ihr kauft uns Sachen. Ihr kauft uns mehr Sachen und fragt euch dann, ob ihr uns nicht verwöhnt. Ihr findet gute Methoden, uns schlechte Nachrichten beizubringen. Ihr findet gute Methoden, uns die Zeit zu vertreiben, wenn ihr eine Autopanne habt oder der Bus im Verkehr stecken bleibt. Ihr erfindet alle möglichen Wege. euch unauffällig zu entschuldigen, unauffällig Danke zu sagen, unauffällig zu fragen, was los ist. Ihr tut überrascht. Ihr hebt uns hoch, damit wir über Wände, Zäune oder Hecken sehen können. Ihr bringt uns Gedichte und Reime bei, die uns helfen sollen, schwierige Dinge zu behalten. Ihr lasst flache Steine über das Wasser oder die Wellen hüpfen und versucht es uns auch beizubringen. Ihr bringt uns zum Doktor und zum Zahnarzt. Ihr beobachtet unser Gesicht, wenn wir die Spritze bekommen. Ihr sagt, dass die Reise fast zu Ende ist. Ihr sagt Halbwahrheiten und macht kleine Notlügen. Ihr versucht uns zu lieben. Ihr sagt, dass wir später vielleicht alles verstehen werden. Ihr sagt, Entschuldige, Entschuldige. Ihr sagt, langsam, langsam, zähl bis 10. Ihr sagt, alles wird gut. That night follows day, dass die Nacht dem Tag folgt. Hörspiel nach dem Theaterstück von Tim Edgells. Übersetzung der Theatervorlage Wilfried Brandner. Mit Lilly Zahavi, Lara Rabe, Margarete Hüsinger, Emilia Oberneck, Janus Torp, David Reibel, Paul Wolf, Anton Kurt, Lara Torp, Ilian Moran, Frieda Hüsinger, Lukas Müllemeier, Anton Weniger, Vassili von Kozlowski, Hanna Matejka, Gregor Schmidt-Branden, Janus Steinkamp, Mika Steinkamp und Jela Düsselmann. Komposition und Chorarbeit Martin Schütz. Ton und Technik Thomas Monajan und Eugenie Kleserke. Soufflöse Elisabeth Korkoran. Regieassistenz Frank Mehrfurt. Funkeinrichtung und Regie Erik Altdorfer. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008.